Anlässlich des Tages der Sonne gaben jüngst der Sekretär des Regionskomitees der Partei für Solidarität und Entwicklung der Union von Myanmar und der Direktor des Homöopathischen Instituts Myanmars jeweils eine Stellungnahme ab. Sie betonten, Präsident Kim Il-sung sei Bahnbrecher und Pionier des Zeitalters der Souveränität, der durch die Begründung der Zhuzhi-Ideologie der Menschheit den Weg erhellt habe, sowie großer heiliger Mann, der mit edler Tugend alle Menschen in seine warme Obhut genommen habe. Dank seiner Verdienste um die Epoche und Geschichte lebe er in den Herzen der Koreaner und der fortschrittlichen Menschen der Welt fort.